Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute geht es um den zweiten Teil der Geschichte, der Weihnachtsgeschichte, der Ost-West-Geschichte, die Margitta Krawczyk uns vorgelesen hat und die sie auch geschrieben hat und die in Weihnachtsgeschichten am Kamin, Band 22 im Rowohlt Verlag erschienen ist. Und vielleicht haben Sie sie ja im Bücherschrank stehen und wenn nicht, dann freuen wir uns, dass wir Ihnen eine von den vielen, vielen Geschichten, die in diesen Büchern, in diesen mehr als 22 Bänden, dieses war in den 2000ern, also ist schon einige Zeit her, veröffentlicht worden ist. Und wir freuen uns sehr, dass sie uns die vorlesen konnte, dass ich mich mit Krawczyks an deren Kamin sozusagen gesetzt habe und sie hat sie uns vorgelesen. Vielleicht macht es Ihnen Freude und hinterher gibt es ein Gespräch mit Margitta und ihrem Mann Horst und da geht es darum, wie diese Geschichte überhaupt entstanden ist, denn sie selber gehört nicht zu denjenigen, die in der DDR gewohnt haben, sondern da geht es um Verwandtschaft und eben Erfahrungen aus diesen einzelnen Menschen bzw. aus deren Leben natürlich. Und ich freue mich sehr, wenn wir Ihnen damit eine Weihnachtsfreude machen können über die Meilen hinweg. Margitta freut sich auch sehr, hat sich gerade sehr bedankt dafür, dass wir diese Geschichte weiterreichen und vielleicht entdecken Sie damit auch diese nette Serie der im Rowohlt erschienenen Weihnachtsgeschichten am Kamin. Ihre ist im Band 22 erschienen und das ist schon einige Jahre her, schon über 10 Jahre her auf jeden Fall. Und vielleicht kommen Sie dazu oder haben diese Geschichten selbst im Schrank stehen, wer weiß. Am Mikrofon Susanne Nielsen und hören Sie uns jetzt mit der Weihnachtsgeschichte von Margitta Krawczyk auf der Seite 52 in dem Büchlein Weihnachten im geteilten Deutschland, also der zweite Teil von Margitta Krawczyk, verfasst und auch vorgelesen. Eines Tages erhielt Ella einen Brief von ihrem Neffen aus dem Westen, der sie zu Weihnachten für einige Wochen zu sich eingeladen hatte. Ihr Herz schlug hoch bis zum Hals. Noch nie war sie im Westen. Noch nie hatte sie die Weihnachtsfeste seit Kriegsende außerhalb verlebt. Doch konnte sie es wagen, Arthur Weihnachten alleine zu lassen? Weihnachten im Westen. Ihre Gedanken überschlugen sich. Sie war ganz durcheinander. Als Arthur am Tisch saß und auf sein Mittagessen wartete, erfuhr er als Erster von dieser großen Neuigkeit. Er war etwas bedrückt, ließ sich aber nichts anmerken. Bald erfuhren auch die Nachbarn und Freunde von der Einladung in den Westen und redeten ihr zu, in die BRD zu reisen. Nur Rainer, der kleine Nachbarjunge, war damit nicht einverstanden, denn seine Oma Ella war die einzige, die ihm jedes Jahr in der Weihnachtszeit schöne Geschichten erzählte. Seine Mutti hatte doch so wenig Zeit für ihn. Sie war Straßenbahnschaffnerin, musste früh aufstehen und wenn sie abends müde und abgespannt nach Hause kam, fand sie nicht mehr die Muße, das kleine Herz ihres Sohnes mit Weihnachtsgeschichten zu erfreuen. Ausgerechnet in den Westen wollte Oma Ella also reisen, dachte Rainer, wo nur böse Menschen wohnen. So hatte er es oft genug im Kinderhort und in der Schule gehört. Bernd, sein guter Freund, war da anderer Meinung. Wenn seine Eltern heimlich das verbotene Westfernsehen eingeschaltet hatten, konnte auch Bernd einen Blick auf die tollen Sachen im Werbefernsehen werfen und er wünschte, sich einmal an Kinderschokolade satt essen zu können. Ella hatte sich also entschlossen, die Reise zu wagen. Sie begab sich zum Rat der Stadt und stellte ihren Reiseantrag. Einer alten Rentnerin wurde er sogar genehmigt. Anfang Dezember brannte in ihrem Stübchen die ganze Nacht das Licht. Draußen war es empfindlich kalt geworden. An den einfach verglasten Fenstern bildeten sich Eisblumen. Und weil unten in der ehemaligen Waschküche die Wasserleitung einzufrieren drohte, wurde sie zugedreht. Nun standen in der Küche die Wassereimer. Der alte Emaille-Herd mit Backröhre, der den Weltkrieg heil überstanden hatte, spendete wohlige Wärme. Doch die Braunkohlebriketts musste Ella beschwerlich aus dem Keller des Vorderhauses über die steile Treppe hochtragen. Mitunter waren hilfsbereite Nachbarn zur Stelle. Ella saß an ihrer Nähmaschine, hatte das Maßband um ihren Hals gehängt und nähte an einem Kleid, das sie mit auf die große Reise nehmen wollte. Die Augen schmerzten und ihre Hände waren schon lange nicht mehr so gelenkig wie früher. Endlich, morgens um 5 Uhr, war das gute Stück fertig. Sie betrachtete es mit etwas Stolz und war sicher, dass sie sich damit im Westen nicht zu schämen brauchte. Bis zum Tag ihrer Abreise hatte sie noch viel zu tun. Sie machte sich auch Gedanken über Weihnachtsgeschenke, die sie mitnehmen wollte, und musste bei den Einkäufen sehr auf die Preise achten, denn die Fahrkarte in den Westen hatte ein großes Loch in die Haushaltskasse gerissen. Arthur schenkte ihr 2 Holzfiguren aus dem Erzgebirge, einen Engel und einen Bergmann. Oft standen diese Figuren Weihnachten in den Fenstern. Für jedes Mädchen, das zur Familie gehörte, ein Engel und für jeden Jungen ein Bergmann. Ella war über das Geschenk sehr gerührt und hoffte, mit diesen Holzfiguren ihren Gastgebern eine Freude machen zu können. Je näher der Tag der Abreise heranrückte, desto bedrückter wurde Arthur. Er hatte Angst, dass Ella eines Tages in den Westen auswandern könnte und er allein und einsam zurückbleiben müsste. Endlich war der Tag der Abreise gekommen. Ella fuhr mit der Straßenbahn zum Bahnhof und weiter mit dem Zug nach Leipzig. Von dort aus ging ein Zug direkt nach Frankfurt. Frankfurt am Main, wohlgemerkt. Gott sei Dank, dass sie einen Sitzplatz hatte und am Fenster saß. Sie schaute hinaus, ließ die winterliche Landschaft an sich vorüberziehen und war gespannt, was sie im Westen erwartete. Der Zug ratterte über die Gleise, und als er eine Brücke passierte, wünschte sich Ella, dass die Menschen statt Mauern mit Stacheldraht mehr verbindende Brücken hätten errichten sollen. An der deutsch-deutschen Grenze hielt nun der Zug. Eine beklemmende Ruhe und Stille war plötzlich im Abteil, als die Grenzpolizisten der DDR in ihren strengen Uniformen mit breiten Schulterklappen hereinkamen. Alle Reisenden hielten mit ernster Miene ordnungsgemäß ihre Papiere in der Hand. Die DDR-Grenzer kontrollierten sehr genau, und nicht einmal der Anflug eines Lächelns lag auf ihren Gesichtern. Auch eine Genossin gehörte dazu. Sie sah Ella streng an, musterte sie von Kopf bis Fuß, deutete auf ihren abgeschabten alten Koffer, der in den letzten Kriegstagen bei Hamsterkäufen noch gute Dienste geleistet hatte, und sagte: "Bitte öffnen." Doch dazu kam es nicht mehr. Im nächsten Abteil war man wohl fündig geworden. Die Genossin wurde gebraucht und verließ wenig später mit einem älteren Mann, der sich den Schweiß von der Stirn wischte und einen großen Koffer trug, den Zug. Ella biss sich auf die Lippen und dachte bei sich: "Armer Kerl, den hat's wohl erwischt." Von der Aufregung der letzten Tage hatte sie Herzschmerzen. Auch ihre Füße, die durch Arthrose stark gezeichnet waren, taten ihr weh. Die speziell angefertigten Schuhe, die sie alle paar Jahre bekam, passten nicht mehr. Und auch ihr zweites Paar war inzwischen zu klein geworden. Ella kam es wie eine Ewigkeit vor, bis sich der Zug endlich wieder in Bewegung setzte. Nach einer kurzen und freundlichen Kontrolle auf BRD-Boden war sie, die DDR-Bürgerin, das erste Mal im Westen. Bald wurde auch die Stimmung unter den Reisenden besser. Ella sah neugierig hinaus. Die vielen Autos und schönen hellen Häuser erregten ihre besondere Aufmerksamkeit. Endlich war sie am Ziel ihrer Reise angekommen. Auf dem Frankfurter Hauptbahnhof herrschte ein reger Betrieb. Ella fiel es schwer, allein auszusteigen. Ein junger Mann war ihr behilflich und stellte ihren Koffer auf dem Bahnsteig ab. Da stand sie nun in ihrem leichten Wintermantel, den altmodischen Hut auf dem Kopf, und hielt sich ängstlich und verkrampft am Stock fest, Vaters ehemaligem Rentenbengel. Wenig später wurde sie von ihrem Neffen abgeholt und stieg in einen großen PKW mit weichen Polstern ein. Das war ein anderes Fahrgefühl als im Trabi. Doch Ella bekam Angst, weil ihr Neffe bei starkem Verkehr sehr schnell fuhr. Bald bogen sie in eine Toreinfahrt ein und standen vor einem Haus mit hellem Putz und einem roten Ziegeldach. Sie wurde von ihren Gastgebern herzlich empfangen und sogleich in das Gästezimmer geführt. Nach der anstrengenden Bahnfahrt sollte sie sich erst einmal etwas ausruhen und erfrischen. Was für ein gemütlich eingerichtetes Zimmer und so mollig warm, dachte Ella. Dann ging sie nach nebenan in das Bad. Was für eine Nasszelle! So etwas Schönes hatte sie noch nie gesehen. Sie staunte über die farbigen Kacheln und Fliesen, die eingebaute Badewanne, die blitzblanken Armaturen, die flauschigen Handtücher und das weiche Toilettenpapier. Zu Hause musste sie zu ihrem Klo über den Hinterhof ins Vorderhaus gehen. Das war besonders im strengen Winter und nachts sehr beschwerlich. zumal auch nur eine einzige schwache Glühbirne für fahles Licht sorgte. Und sie, Ella, war ja auch nicht mehr die Jüngste. Immerhin stammte sie noch aus dem vorigen Jahrhundert. Draußen war es dunkel geworden. Vorsichtig setzte sich Ella auf das Bett mit dem feinen Bezug. Sie machte kein Licht an, schob die Gardine zurück, sah nach draußen in den Garten und bemerkte eine große Tanne, die mit einer bunten Lichterkette geschmückt war und jetzt in vollem Glanz erstrahlte. Doch in ihren Gedanken wurde sie immer wieder mal zurückgeführt in ihre Heimat, ihre Wohnung und zu Arthur. Wie mag es ihm wohl jetzt ergehen, wo er doch ziemlich hilflos ist? Er wird sie bestimmt vermissen. Ja, dachte Ella, besonders zu Weihnachten, dem Fest der Liebe, gibt es Menschen, die nicht vor Kälte, sondern vor Einsamkeit frieren. Bei einem kleinen Bummel durch die festlich beleuchtete Fußgängerzone war Ella völlig erschlagen von dem riesigen Warenangebot an Kleidung, den vielen Luxusartikeln in Juweliergeschäften und Boutiquen sowie von den feinsten Wurstsorten, Apfelsinen, Bananen in den Supermärkten und Lebensmittelabteilungen der Kaufhäuser. Es gab tatsächlich alles, was das Herz begehrt. Sie konnte das einfach nicht fassen. Ach, seufzte Ella, was sind wir doch für eine arme DDR. Tage später war Ella zu einem Adventskaffee eingeladen. Sie zog ihr selbstgeschneidertes Kleid an und trug eine dünne Goldkette, das einzige Andenken an ihre Mutter. Die Damen am Tisch waren modisch gekleidet, trugen kostbaren Schmuck und sprachen ein gutes Hochdeutsch. Ella fühlte sich in dieser Runde nicht ganz wohl und fürchtete, dass ihre sächsische Aussprache unangenehm auffallen könnte. Sie saß steif auf ihrem Stuhl, strich ihr Kleid mehrmals mit den Händen glatt und beteiligte sich nur selten an den Gesprächen. Als der Stollen angeboten wurde, bemerkte die Gastgeberin, dass es sich um einen echten sächsischen Dresdner Stollen handelte, den Ella mitgebracht habe. Da alle den guten Geschmack lobten und über die typischen Speisen zu Weihnachten in den einzelnen Gegenden sprachen, löste sich auch bei Ella die Zurückhaltung und ein Glas Sekt nach dem Kaffee versetzte sie in eine leicht beschwingte Stimmung. Beim Abschied erhielt sie von einer Dame 50 Westmark mit dem Bemerken, dafür etwas zu kaufen, was es drüben nicht gäbe. Ella freute sich sehr über das viele Geld, aber es war ihr auch peinlich und sie schämte sich ihrer Armut. Im Haus ihrer Gastgeber war Ella oft allein, denn ihr Neffe hatte meist bis in die späten Abendstunden sehr dringende Arbeiten in seinem Büro zu erledigen und seine Frau musste sich um Weihnachtseinkäufe kümmern. Ella schaute sich in ihrem Zimmer die schönen Tapeten und Möbel an. Alles gefiel ihr sehr gut. Trotzdem kam es ihr fremd vor. Sie fühlte sich einsam und dachte wieder einmal an Arthur und den kleinen Rainer. In ihren Augen standen die Tränen. Plötzlich klingelte es. Ella öffnete der erwarteten Putzfrau die Tür. Es war eine Volksdeutsche aus dem Banat. Sie lächelte Ella freundlich an, zeigte dabei ihre silbernen Schneidezähne und fragte, warum sie geweint habe. Als Ella sich ihr anvertraute, sagte sie, nicht weinen, alles wird gut. Sie setzte sich zu Ella, nahm sie in den Arm und fing an, aus ihrem Leben zu erzählen. Arm waren wir damals im Banat, aber glücklich und zufrieden. Schön haben wir Weihnachten in der Familie gefeiert. Am Heiligabend waren alle beisammen Das habe ich später nicht mehr erlebt. Ella hörte ihr aufmerksam zu. Es tat ihr gut, was die fremde Frau ihr erzählte. Doch plötzlich wurde Ella klar, Weihnachten gehöre ich nach Haus zu Arthur. Schon am übernächsten Tag, dem 23. Dezember, saß Ella im Zug. Ihr Neffe und seine Frau waren überrascht von ihrem plötzlichen Entschluss, zeigten aber großes Verständnis. Arthur wurde per Telegramm verständigt. Oben im Gepäcknetz lag der alte Koffer, vollgepackt mit kleinen Geschenken und feinen Lebensmitteln. Für Ella waren das reine Genussmittel. An der Grenze verlief alles glatt. Und in Leipzig, wo sie hätte umsteigen müssen, wovor ihr bange war, wurde sie von Rainer und einem Nachbarn erwartet, der sie mit dem Trabi nach Hause fuhr. War das eine tolle Überraschung. Doch auch Rainer war überrascht und freute sich riesig über die Schokolade und ein Spielzeugauto, das Ella ihm als Weihnachtsgeschenk aus dem Westen mitgebracht hatte. Am heiligen Abend erstrahlte die kleine, baufällige Hinterhauswohnung mit den leicht ausgebeulten schrägen Decken im Lichterschein. Neben einem kleinen Tannenstrauß standen dekorativ verteilt Schwibbögen aus dem Erzgebirge, Nussknacker, Engel, Bergmann und ein Räuchermännchen, das den weihnachtlichen Duft der Räucherkerze in den Raum strömen ließ. Eine Pyramide drehte sich im Kerzenlicht, ihre Figuren erzählten die Krippengeschichte und ließen der Fantasie freien Lauf. In der Backröhre brutzelte eine Ente, die Klöße schwammen im Topf bereits an der Oberfläche. Arthur war inzwischen gekommen und hatte sich zu Ella an den kleinen, weißgedeckten Tisch gesetzt, auf welchem zwei brennende Kerzen standen. Es war eine feierliche, besinnliche Stille. Arthur spürte eine Aufregung wie in früheren Jahren. Er streckte etwas unsicher seinen Arm nach Ella aus, streichelte ihren Handrücken, dann drückte er ihre Hand und sagte, »Ella, ich freue mich. Ich bin so glücklich, dass du wieder bei mir bist.« Nachsatz. Ella starb 1985 und hat die Wiedervereinigung nicht mehr erlebt. Und jetzt haben Sie die Geschichte zu Ende gehört. Ich hoffe, sie hat Ihnen Freude gemacht. Und jetzt gehen wir zu einem Gespräch mit Margitta und Horst Krawczyk in deren wunderschönen Haus in Wiesbaden. Und dort habe ich mit ihr sprechen können. Das war nach Weihnachten 2000 und es war sogar 2020. In diesem Jahr haben wir uns dort getroffen. Und ich freue mich sehr, dass wir dazu ein Gespräch geführt haben zu dieser Geschichte und deren Vorgeschichte sozusagen und damit natürlich für Sie auch ein kleiner Einblick in ein Leben, das sich zwischen Ost- und Westdeutschland hin und her bewegt hat. Und diese Geschichte dieser Menschen ist eben hochinteressant. Und wenn man Verwandte hat, dann hat man so allerhand auch über die vielen Jahre gehört. Und vielleicht gehören Sie ja auch dazu, ob Sie aus Ost oder West stammen, aber vielleicht haben Sie diese Zeit auch miterlebt, wo es gar nicht so einfach war, von Osten nach Westen zu Verwandtenbesuchen zu kommen und dort auch vielleicht einmal Weihnachten zu feiern. Viel Spaß bei unserem Gespräch und am Ende melde ich mich noch einmal mit einem Tschüss. Am Mikrofon Susanne Nielsen. Und hören Sie jetzt Horst und Margitta Krawczyk. So, jetzt haben wir eine ganz tolle Geschichte gehört in Auszügen. Ich habe sie ganz gehört. Vielleicht sehen wir zu, was unsere Hörer jetzt davon im Original bekommen. Ansonsten gibt es sie ja von Rowohlt als Büchlein. Ne? Ja, das ist ein sehr schönes Büchlein. Wann ist das rausgekommen? Ich glaube 2000. Darf ich nochmal? Ja, jetzt gucken wir mal gerade. Also ja, Sie wissen es wahrscheinlich am besten. Also es ist noch gar nicht so lange her, ne? 2007. Ja, also ja. Und das ist also, was Rowohlt, die Weihnachtsgeschichten am Kamin, hier ist schon Band 22, also ja. Das ist eine regelmäßige Sache. Und das sind private Schreiber, Schriftsteller, die da was einschicken. Ja. Und Frau und Herr Krawczyk wir sitzen hier um einen ähnlichen besinnlichen Weihnachtstisch, was ich sehr schön finde, in Wiesbaden. Und das ist eine tolle Geschichte. Wo ist Ihr Zuhause? Wo kommt diese Geschichte her? Ja, es ist so, also ich bin ja hier Gott sei Dank im Westen aufgewachsen. Ich bin ja am 10. Mai 1945 geboren. Und bin dann mit meinen Eltern, also Gott sei Dank, im Westen gewesen, während ein Großteil meiner Verwandtschaft eben im Osten gelebt hat. Wo diese Geschichte jetzt spielt? Ja, ja, in Karl-Marx-Stadt und auch verteilt in Leipzig. Das ja Chemnitz und ist. Ja, jetzt ja, ist es nach der Wiedervereinigung, nannte sich ja dann Karl-Marx-Stadt, wie Gott sei Dank wieder Chemnitz. Ja. Und ich bin eben oft zu meiner Tante und Großvater und Großmutter gefahren und habe schon als Kind sehr darunter gelitten, dass man sich nicht so oft sehen konnte. Denn man konnte ja nicht einfach losfahren, sich eine Fahrkarte kaufen und dann rüberfahren, das ging nicht. Also es mit Antragstellung war das? Mit Antragstellung, ja. Und diese Verwandte, die jetzt besprochen ist in dieser Geschichte, gibt es die wirklich? Die gibt es wirklich. Ich habe natürlich auch in diese Geschichte ein Stück Zeitgeschichte verpackt und viele Details, die mir auch damals aufgefallen sind, habe ich auch in dieser Geschichte verwendet. Ja, ich wollte also, dass auch Menschen, die keinen Kontakt hatten in dieser ganzen Zeit mit Menschen in der DDR und auch gar nicht wussten eigentlich, ja, was sich da alles abspielt, speziell nach dem Mauerbau 1961, wollte ich zur Erinnerung das schreiben, dass das nicht vergessen geht, ja, dass das damals alles nicht so einfach war, dass die Menschen nicht einfach sich diese Genussmittel kaufen konnten, sie mussten Schlange stehen, nicht. Und Sie haben auch diese schönen erzgebirgischen Dinge eingebaut. Ja, und ja. Vor denen sitzen wir eigentlich zum Teil, nicht? Das heißt, die kommen wieder von dort und die haben sie hierher mitgebracht. Ja, die habe ich in den ganzen Jahren eben von der Verwandtschaft bekommen, aber auch von Freunden. Ich hatte auch einen lieben Brieffreund, der mir dann immer einen Nussknacker, der da hinten steht, geschickt hat. Und weil sie wollten sich ja auch dafür bedanken, wenn man ihnen ein Päckchen geschickt hat, wo sie ja auch sich sehr gefreut haben mit diesen ganzen Genussmitteln. Das wollten sie eben sich revanchieren und das konnten sie halt mit diesen schönen erzgebirgischen Schnitzereien und zum Beispiel diesen Leuchter, den habe ich von einem meiner Tante hier bekommen und meinem Großvater. Ach, und das ist auch noch der Schwibbebogen. Der Schwibbebogen, allerdings schon mit einem Santa Claus. Also der ist schon etwas älteren Datums. Ja. Ja, aber er hat also schon was, wie soll ich sagen, also es ist der Nikolaus, es ist der Ursprungsschwibbogen ist ja mit den Bergleuten und da haben Sie, glaube ich, auch angesprochen. Ja, und das ist also schon eine Weihnachtsszene, also speziell jetzt auf die Jahreszeit aus. Ja. Ja, denn es wurde ja, glaube ich, in die Fenster gestellt, soweit ich mir sagen habe lassen, dass die Bergleute wieder nach Hause fanden, also diese Idee des Leuchtens, des Heimleuchtens. Ja, sozusagen. Das spielte auch eine große Rolle. Ja. Und jetzt gibt es jetzt speziell diese eine Figur in Ihrer Familie, diese Frau, von der Sie jetzt berichten. Ist das eine Tante, ist das eine oder ist es ein zusammengesetzte Person? Ja, das ist eine. Ja, also sie ist schon die Hauptfigur, aber ich habe eben so einiges auch erlebt, zum Beispiel an der Grenze, wenn ich also wieder zurückgefahren bin und oder auch wenn ich hingefahren bin, wie der Mann, der dann mit dem Koffer rausgeholt wurde, der hatte nun irgendwelche Sachen in dem Koffer und Dann, also vielleicht Bücher oder Dinge, ja, die nicht... Schallplatten waren. Und ja. Also und, es waren auch vielfach also Informationsträger, die rausgeholt wurden, glaube ich. Also nicht jetzt, dass sie mit Schokolade rübergehen, das war ziemlich okay, ja? Oder, also Genussmittel waren in Ordnung? Das ja, aber es wurde ja sehr gefilzt und es gab, man musste eben alles auch aufschreiben, was man mitgenommen hat. Und da wurde schon stark kontrolliert und es wurde... Von West nach Ost oder von Ost nach West? Von West, also von den Ost... Also die Ostmenschen mussten einführen oder mussten... Wo mussten die ihre Listen machen? Etwas, was sie mitnahmen aus dem Osten in den Westen oder umgekehrt zurück? Wo mussten diese Listen gemacht werden? Also einmal mussten die Listen gemacht werden, wenn man ein Paket geschickt hat. Okay. Ja? Dann musste man alles aufführen, ein Pfund Kaffee und also so. Also Sie aus dem Westen dann in den Osten quasi eine Zollerklärung sozusagen machen. Ja, und aus dem, wenn ich ein Päckchen bekommen habe aus dem Osten, dann musste immer draufstehen, Geschenksendung, keine Handelsware. Aha, also, naja, wenn man jetzt also en masse die Nussknacker rüberschickt, wäre das schon Handelsware gewesen. Ich glaube, was sind denn die Dinge gewesen? Ich meine, irgendwann hat jemand gesagt, bitte schickt uns keine Nylons mehr, wir haben jetzt genug. Also diese Idee, dass wenn man vom Westen was schickte, dass es immer Dinge waren, von denen man annahm, dass sie im Osten nun gutiert würden. Also dass die Leute sie brauchten. Ja, Angora, Wäsche, irgendetwas. Also unsere Verwandten wollten gerne sehr feine Dinge haben. Sie hatten das Übliche, was an Wolle oder Baumwolle war, aber dann Angora-Wäsche, das war dann also, soweit ich mich erinnern kann, also etwas ganz Besonderes und auch bis zu einem gewissen Punkt Jeans und Nylons, also das waren dann doch Dinge, die im Osten noch akzeptiert oder gewünscht waren. Außer, wie gesagt, Magazinen und solche Dinge, die dann eben nicht unbedingt als Geld, also als legal oder sagen wir, das durfte man nicht, weil es eben zu viel Informationen vom Westen war, nicht? Aber was haben die Menschen, was haben Sie gepackt? Sie sagten, also ich habe mit meinen, also meine Eltern und ich, wir haben also in die Pakete hauptsächlich Genussmittel. Mhm. Also Kaffee haben Sie eben gesagt? Kaffee, Schokolade, Kakao. Mhm. Und Ösardinen. Aha, ja, Ösardinen. Ja. Auch schön. Ja. Dinge, die auch Dosen sind ja auch unzerbrechlich. Ja. Ja. Ananasdosen, ja. Mhm. Also, ja, gut. Ja, Ananas war auch. Auch was ganz Tolles. Ja. Mhm. Ja. Und haben Sie etwas ganz Ungewöhnliches mal als Wunsch gehabt, dass man Sie gefragt hat, könntest du mir nicht das und das schicken? Dass also wir gefragt wurden, eigentlich nicht. Also es ging eigentlich hauptsächlich nur um Genussmittel, Aber ich bekam dann auch, ich hatte eine Tante in Leipzig, die mir dann über die Dresdner Galerie ein Buch geschickt hat, was also die sogenannte Bückware war. Das hieß also, dass unter dem Ladentisch verkauft wurde. Wurden die Bücher, also und die waren auch sehr teuer. Aha. Und das habe ich auch heute noch nicht von der Dresdner Galerie. Da bin ich auch froh, dass ich das Buch habe. Und das war jetzt ein Katalog oder war das jetzt? Nein, das war ein Katalog. Es war also ein Buch mit den ganzen Gemälden von, Katalog. Also das war etwas ganz Tolles, weil es dort hergestellt wurde und dann für Sie. Ja, das war auch sehr teuer und was ich gerne immer haben wollte, war Briefpapier, Büttenpapier. Also original. Handgeschöpftes Büttenpapier, Papier. Ja. Aha. Das habe ich sehr gemocht, ja. Schön, also Handarbeit sowieso. Also ob das Holzschnitzware ist oder etwas, die Liebe zu dem Handwerk, ich glaube, die wurde noch hochgehalten, wenn es nichts anderes, also wenn Fabrikationen interessanterweise dann vielleicht nicht so etwas waren, was man haben wollte. Ja. Heute hat jemand gesagt, ach, die alten Fabriken, die alle geschlossen wurden, als die Wende kam, weil sie unrentabel zu sein schienen, die fabrizieren jetzt zum Teil wieder. Und zwar Nostalgie Dinge. Also Dinge, die man aus der DDR kannte, die heutzutage eben nicht mehr hergestellt würden. Ich weiß jetzt nicht genau, was es war. Ich denke da immer an Spreewaldgurken, weil die natürlich auch einen speziellen Geschmack wahrscheinlich auch haben. Ja. Aber diese speziell DDR Fabrikate, die man dort machte und wie gesagt nach der Wende gesagt wurden, also das brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt die schönen Dinge aus dem Westen. Und auf einmal sagt man, ach, wie schön war das doch damals, als wir das und das Geschirr hatten oder das und das Produkt. Und dann wünscht man sich wieder diese Zeit zurück. Und natürlich ohne die ohne die negativen Dinge, die da zum Leben, die Sie jetzt gerade beschrieben haben. Ja. Denn Sie haben ja Dinge beschrieben, wo man sich zwar liebte und untereinander feierte, aber es fehlt doch die Sardinen dann auf dem Tisch. Ja. Also die Dinge, die Sie, wo Sie sagen, aha, das war etwas, was also Luxus. Das war Luxus, ja. Ja. Und wenn man sagt, man ist Gott sei Dank im Westen aufgewachsen, kann man es ja nur sagen, in Zusammenhang mit dem Wissen um den Osten. Genau, ja. Und Herr Quatschek, war Ihre Familie auch mit dem Osten verbunden oder nein, ist jetzt die Geschichte nein, Ihrer nein, Frau? Nein. Das ist die Geschichte meiner Frau. Ich bin... Ich komme aus dem schlesischen Raum und bin 1945 nicht mehr in meiner Heimatstadt gewesen und bin auch nicht mehr zurückgekehrt. Und welches war das? Die Königshütte, das gehörte also zu Oberschlesien und wurde polnisch. Aha. Und deshalb bin ich gar nicht zurückgekehrt, sondern bin hier im Westen geblieben. Also meine Urgroßmutter ist aus Breslau. Ja. Was heute ja auch Polen ist. Und da hat man also aber auch nicht mehr diesen Kontakt gehabt, weil es wirklich ein anderes Land wurde. Ja, nicht? Ich habe zu meinen Schulfreunden, ich bin von der Schule einberufen worden, ich habe zu meinen Schulfreunden keinen Kontakt mehr, niemals mehr erreichen können, weil die Post nicht so funktionierte, wie man sich das vorstellt. Ja. Und auch keine Adressen mehr da waren. Natürlich, die sind ja vielleicht auch umgezogen, das ist ja sehr bitter zerstört worden. Die sind geflüchtet oder sind ausgewiesen worden, sodass man keine Kontakte mehr hat. Also das Rote Kreuz war später nach dem Krieg, glaube ich, auch die ganzen Leute, die sich wiederfinden wollten, mussten sich über irgendeine internationale Organisation wiederfinden. Ja, also wie gefällt Ihnen diese Geschichte jetzt? Ich habe sie jetzt lange Zeit nicht gehört und nicht gelesen. Ich muss sagen, man findet in diese Geschichte erst richtig hinein, wenn man die Verhältnisse in gewisser Weise miterlebt hat. Ja. Man hat zu viel Abstand zu den sehr einfachen und ich sag mal, nicht zu dramatischen Geschehnissen, wie du sie schreibst, aber du musst, wenn du die Verhältnisse damals gekannt hast, auch sehen, welch gewaltige Unterschiede es in den Ansprüchen damals oder wie wenig die Ansprüche damals waren, welche gewaltigen Ansprüche man heute hat. Und ich stelle auch menschlich fest, dass in der DDR, wo eine gewisse Not und eine gewisse Depression da war, dass der Zusammenhalt, der menschliche Zusammenhalt deutlich größer war, als wir das heute im Westen erleben. Also die menschliche Beziehung, die menschlichen Kontakte haben sich ebenso groß unterschieden zwischen Ost und West, wie die wirtschaftlichen oder die politischen. Das glaube ich, glaube ich sehr. Und ich habe ja Dresden und Chemnitz besucht 2003. Es war nicht so wahnsinnig lange nach der Wende. Ja. Es ist aber auch dieses Kameradschaftliche, dass dein Chef dich per Du auch zu sich zum Grillen einlädt, das war noch alles vorhanden. Also das war dann für mich auch etwas ganz anderes. Es war also nicht Westdeutschland, ich bin auch in Westdeutschland verhaftet, wenn ich nicht woanders in der Welt bin. Und da Das ist ein ganz anderer Zusammenhalt, da haben Sie vollkommen recht. Und der hat sich aber, glaube ich, irgendwo gehalten. Also in diesen Ostgebieten, das, auch dem Osten Deutschlands, ist diese Kameradschaft wurde noch hochgehalten. Ja, zumindest als ich da war. Ja. Und das kann sich ja natürlich heute auch total ändern. Aber es hat sicher auch mit der Generation zu tun. Ihre Generation wird das alles durchlebt haben und dann eben noch in dieser Art verhaftet sein. Die nächste Generation wahrscheinlich schon nicht mehr. Ja. Schon mehr das Ich, wo kann ich etwas für mich dabei erwirken, rausholen. Und das ist eine ganz andere, das kann also schon ein paar Jahre Unterschied sein, aber auch die Kinder der Wende, die ja heute also wirklich auch schon erwachsen im Beruf sind, völlig ohne dieses zusammenhalten müssen, groß geworden, das ist doch eine ganz andere Sache jetzt. Ja? Und da müssen wir einfach mit der Zeit gehen und es hat die Erinnerungswerte dieser Bücher sind ein Geschichtswerk zudem. Und je simpler sie geschrieben sind, also ich meine das jetzt nicht im Intellektuellen, sondern je einfacher und erklärender sie sind, desto mehr sprechen sie Leser an und das finde ich ganz toll, dass die ihre Geschichte jetzt damit reingenommen haben, weil die eben genau das bringt, was andere vielleicht ganz anders erlebt haben. Ja? Ja. Das finde ich toll. Also oder es ähnlich erlebt haben. Auch das, dann, genau. Und da sich immer mit verbinden können. Oder Eltern und ihren Kindern vorlesen und sagen, schau mal, so war das damals. Ja. Und diese Zeitzeugen sind wahnsinnig wichtig. Ja, also, aber auch die Generation, die es vorlesen können, das wäre die, ihrer Mutter und ich und auch die stirbt aus. Die stirbt sicherlich aus und wir haben aber diese Geschichten und ich bin also ganz glücklich, dass Sie jetzt diese Geschichte vorgelesen haben und meine Mutter eben die Wünsdorfer Weihnacht, also jeder so seinen Kindheitstraum. Es mag andere nicht ansprechen oder wie gesagt genau diejenigen ansprechen. Und wir wünschen jetzt Ihnen allen eine frohe Weihnacht. Denn wir bringen diese Geschichten, wie dieses Interview, immer um die Weihnachtszeit herum. Wünschen Sie unseren Hörern sicher auch. Ja, wünschen Ihren Hörern alles Gute, eine wunderschöne, friedliche Weihnacht und auch ein gutes neues Jahr. Dankeschön. Und Sie auch? Ja, ich schließe mich den guten Wünschen meiner Frau an und möchte sagen, je älter man ist, desto größer ist der Wunsch nach der Gesundheit. Das stimmt. Das stimmt. Und die wünsche ich Ihnen auch natürlich. Ja, okay. Vielen herzlichen Dank, Herr und Frau Krawczyk, für die nette Geschichte und für das nette Interview. Vielen Dank. Am Mikrofon war Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt eine sehr schöne, besinnliche weitere Weihnacht wünscht und die Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht. Wann immer Sie diese Geschichte hören, denken Sie an vielleicht die Zeit Ihrer Eltern oder Ihrer Kinder, wie Sie sie heute erleben, die Weihnacht. Und vor allem, dass es sehr, sehr viele verschiedene Arten von Weihnacht gibt. Ja. Tschüss, ciao, auf Wiederhören. Und am Mikrofon war Susanne Nielsen mit Herrn und Frau Krawczyk in Wiesbaden. Tschüss. Ich darf mich noch einmal bei Ihnen fürs Zuhören bedanken und bei den Krawczyks vor allem für den netten Kaffeenachmittag, den sehr feierlichen zwischen wunderschönen Dingen aus dem Osten, die Sie selber auch gesammelt haben, sehr viel Holz, Leuchter und Nussknacker und alles Mögliche. Ein Foto kriegen Sie mindestens im Blog eingestellt davon. Und ich möchte mich natürlich dafür bedanken, dass sie so nett war und uns diese Geschichte vorgelesen hat. Aus dem Rowohlt-Buch Weihnachtsgeschichten am Kamin, Band 22. Und diese Geschichte, die sie uns vorgetragen hatte, hieß Weihnachten im geteilten Deutschland. Und unser Gespräch fand Anfang 2020 statt. Am Mikrofon war Susanne Nielsen und natürlich auch Margitta Krawczyk mit ihrer Geschichte. Und ich darf mich bei Horst und Margitta Krawczyk sehr, sehr bedanken und bei Ihnen, wie gesagt, fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch eine sehr schöne Weihnachtszeit. Am Mikrofon Susanne Nielsen, seien Sie nett zueinander und seien Sie vor allem vorsichtig und bleiben Sie gut zu Hause und freuen Sie sich an diesen wunderbaren Geschichten, die wir Ihnen bringen können. Und ich wünsche Ihnen eine sehr, sehr schöne Weihnachtszeit. Ihre Susanne Nielsen und an der Produktion Bill Davidson, unser Produzent. Tschüss.